Der Anarchist. Reicht mir in der Todesstunde nicht in Gnaden den Pokal von des Weibes heißem Munde, lasst mich trinken noch einmal. Mögt ihr sinnlos euch berauschen, wenn mein Blut zerrinnt im Sand. Meinen Kuss mag sie nicht tauschen, auch für Brot aus Henkers Hand. Einen Sohn wird sie gebären, dem mein Kreuz im Herzen steht, der für seiner Mutter Zähren eurer Kinder Häupter mäht.